Dem Bericht des südkoreanischen Senders KBS zufolge verlangen die betreffenden Organisationen Südkoreas die Wiederaufnahme des Tourismus im Gebirge Kumgang. Das Notmaßnahmekomitee der Unternehmen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Süd und Nord und der Rat der Unternehmer vom Gebirge Kumgang hielten am 18. November vor dem Regierungsgebäude in Seoul eine Pressekonferenz ab und bestanden auf der Wiederaufnahme des Tourismus im Gebirge Kumgang.